wir's vernommen. Dies Land ist zu einem Irren ausverkommen. Normale Menschen werden zum Pack, weil sie ihre Meinung sagen. Verboten wird die Wahrheit, ohne zu hinterfragen. Voller Lügen, voller Dummheit, so ist ihr Argument. Verboten wird nur der die Wahrheit kennt. Verboten wird nun jeder, der zum Volke steht. Die Wahrheit wird verändert, damit ihr sie nicht seht. Voller Lügen, voller Dummheit, so ist ihr Argument. Verboten wird nur der die Wahrheit kennt. Verboten wird nun jeder, der zum Volke steht. Die Wahrheit wird verändert, damit ihr sie nicht seht. Gestehen!